Yo, Test 2-3, hallo. Also, lieber Aushilfsjedi, liebes Zeilenende, zur 50. Folge hier mal ein ganz lieber Gruß vom Backhauscast. Ja, ich mache das heute mal alleine, weil die anderen irgendwie nicht greifbar sind gerade. Die sind beschäftigt mit anderen wichtigen Dingen, die das Leben so mit sich bringt. Ja, was soll ich sagen? Haut's rein, macht's weiter und ja, vor allem wollte ich einen ganz, ganz lieben Gruß mal an eure Praktikantin bestellen, die ja wohl die meiste Arbeit macht bei euch, oder? Wie sieht das aus? Also, in dem Sinne, macht es gut, haut rein und ja, fröhliches Servus aus Bayern, der Klaus. Ciao.